haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schlank und tot. Erster Teil. Mein neuer Klient trug einen weißen Kittel, Handschuhe und einen Mundschutz. Alles Dinge, die mich an unangenehme Begegnungen erinnerten. Doch Herr Taglio schaute mir nicht in den Mund und war auch sonst nicht an meinem Gesundheitszustand interessiert. Er zeigte auf unzählige kleine Glasbehälter, in denen sich ein Pulver befand. Seit 2 Jahren verbringe ich praktisch meine ganze Freizeit hier unten. Das spart Geld und schützt vor Sonnenbrand. Und es dient der Wissenschaft. Sie sind Wissenschaftler. Autodidakt. Kennen Sie sich mit Kräutern aus? Nur mit hochprozentigen. Es gibt unglaublich viele. Früher gab es Kräuterdoktoren, die genau wussten, was in welcher Kombination wie wirkt. Die Pharmaindustrie ist daran nicht interessiert, weil Kräutermischungen nicht patentiert werden können. Dabei gibt es unzählige Anwendungsgebiete. Sie erwähnten am Telefon, dass Ihnen etwas abhanden gekommen ist. Ja, langsam, langsam. Zuerst müssen Sie verstehen, was ich hier mache. Sie verbringen Ihre Freizeit damit, Kräuter zu mixen. Ich suche nach einer perfekten Mischung, die den Appetit überlistet. Eine Schlankheitspille. Etwas, das das Hungergefühl für Stunden völlig ausschaltet, auf natürlicher Basis. Gibt es solche Präparate nicht schon? Doch, aber sie taugen nicht viel. Meist blähen sie nur den Magen auf und täuschen ein Völlegefühl vor. Meine Mischung schaltet das Hungergefühl für Stunden ab. Suchen Sie einen Teilhaber? Nein, ich suche nach einer kleinen Dose, in der die aktuellste Mixtur steckt. Jemand hat sie entwendet. Jemand? Ja, es kommen nur Leute in Frage, die wissen, was ich hier mache. Das ist anzunehmen. Wie viele sind das? Ganz wenige und die meisten kann ich ausschließen. Ich tippe auf eine der Testpersonen. Sie machen Medikamententests? Auf freiwilliger Basis. Und ich bezahle gut. Frau Lüthi und Frau Trotzki. Eine von beiden hat mich hintergangen. Und ich soll herausfinden, welche der beiden sie hintergangen hat. Genau. Noch hat die Mischung erhebliche Nebenwirkungen. Aber ich befinde mich auf dem richtigen Weg. Was für Nebenwirkungen meinen Sie? Ungewöhnliche. Es gibt Juckreize, Schlafprobleme, aber auch seltsame Sprachstörungen. Nichts Ernsthaftes, aber doch so, dass das Präparat jetzt noch nicht marktreif ist. Ich werde mir die Damen vorknöpfen. Es geht mir nur darum, dass die Dose und deren Inhalt wieder in meinen Besitz kommt. Ich erwarte nicht, dass sie die Frauen erschießen. Das tue ich auch äußerst selten. Dann verstehen wir uns. Ich muss weiterarbeiten. Bei 56 unterschiedlichen Substanzen gibt es unzählige Möglichkeiten der Dosierung. Manchmal entscheiden Mikrogramme darüber, ob eine Substanz verträglich ist oder nicht. Er hielt mir einen Vortrag über Kräuter, Wurzeln und Beeren, dem ich aber nur scheinbar folgte. Viel interessanter fand ich die Banknoten, die er mir als Vorschuss überreichte. Ich machte mich sogleich auf den Weg zu Frau Lüthi. Sie lebte in einer Wohngemeinschaft und sah nicht so aus, als müsste sie sich um ihr Gewicht Sorgen machen. Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Ein Pulver. Ich bin bereit, dafür zu bezahlen. Da sind Sie bei mir falsch. Severin dealt mit Stoff, aber er ist erst am Abend wieder da. Ich suche keinen Stoff. Ich möchte abnehmen. Na ja, 2-3 Kilo zu viel sehe ich. Aber da genügt es, wenn Sie weniger essen oder mehr Sport treiben. Das nützt alles nichts. Ich habe gehört, dass Sie ein neues Medikament testen. Von wem haben Sie das gehört? Das spielt keine Rolle. Und ob das eine Rolle spielt? 1000 Franken. Wenden Sie sich an Herrn Taglio. Das habe ich bereits getan. Er sagt, dass er nur Frauen als Testpersonen nimmt. Tja, Pech gehabt. Sie sind nicht bereit, für 1000 Franken etwas von dem Pulver abzugeben. Ich habe nichts abzugeben. Als Testperson erhalte ich nur gerade so viel, wie ich benötige, um die neueste Mixtur zu testen. Und? Wirkt es? Waren Sie zuvor rundlich und verzweifelt? Nein, ich war schon immer schlank. Ja, weshalb schlucken Sie dann überhaupt so etwas? Weil ich dafür bezahlt werde und weil ich gerne esse. Das Präparat unterdrückt den Hunger. Seit ich davon nehme, muss ich weniger Sport treiben. Dann nützt es tatsächlich. Oh ja, bei mir schon. Wenn es nützt, ist es ein Vermögen wert. Wir sollten uns zusammentun. Was machen Sie da? Ich knipse ein Selfie, auf dem wir beide drauf sind. Und das sende ich an Herrn Dalio. Oder sollte ich besser die Polizei verständigen? Sie knipste und zeigte zur Tür. Ich ging mit dem Gefühl, dass Frau Lüthi nichts mit dem Diebstahl zu tun hatte. Damit war auch klar, dass Frau Trotzki umso verdächtiger war. Ich besuchte die Frau in einem gläsernen Turm, in dem sie am Empfang arbeitete. Haben Sie einen Termin, Herr Maloney? Ja, mit Ihnen. Davon weiß ich nichts. Dann machen wir jetzt einen. Scheint sowieso nichts los zu sein. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, dann drücke ich auf einen Knopf und der benachrichtigt die Security. Das ist nicht nötig, bei mir sind Sie sicher. Ich habe wirklich keine Lust auf so etwas. Moment, Moment. Hören Sie mir es zu. Sie befinden sich in Gefahr. Das kann jeder behaupten. Internationale Konzerne sind an dem interessiert, was sie besitzen. Tatsächlich. Vielleicht an meiner Unterwäsche? Eher dem, was für Ihren schlanken Körper verantwortlich ist. Mein Körper war einmal schlank. Dann nützt das Pulver bei Ihnen nicht. Arbeiten Sie für Taglio. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich weiß, dass Sie Taglio eine Dose mit dem Pulver entwendet haben. Ich? Weshalb sollte ich das tun? Um es weiter zu verkaufen. Das mache ich doch schon seit Wochen. Sie betrügen Herrn Taglio. Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Ich vertrage das Präparat nicht. Ich schlafe schlecht. Es juckt am ganzen Körper und anfangs hat es auch meine Stimme verändert. Ich piepste plötzlich. Das ist schwer vorstellbar. Aber es war so. Ich habe damit aufgehört, wollte aber nicht auf die Einnahmen aus dem Test verzichten. Sie haben doppelt kassiert. So ist es. Herr Taglio bezahlt mich für den Test und Herr Grabowski für das Pulver. Werden Sie mich verraten? Wer ist dieser Grabowski? Ein übergewichtiger Manager, der verzweifelt versucht, 10 Kilo loszuwerden. Und nützt das Pulver bei ihm? Ich glaube schon. Ich muss mit ihm reden. Schade. Ich konnte diese Nebeneinnahmen gut gebrauchen. Das können wir alle. Es ist vielleicht besser so. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich jemanden anlüge. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. War es das? Ich nickte und sie schrieb. Grabowski wohnte in einem Hochhaus, das erst seit einigen Jahren dastand. Es sah freundlicher aus als der städtische Beamte, der mich vor dem Hochhaus mit grimmigem Blick grüßte. Na, Maloney, sind Sie auf Wohnungsbesichtigung? Nein, nein, ich wollte mich bloß mit einem der Mieter unterhalten. Darf ich raten? Grabowski. Aus dem 12. Stock. Das ist verblüffend. Damit könnten Sie im Zirkus auftreten. Das ist nicht verblüffend, Maloney. Grabowski ist der einzige Mieter, der in den vergangenen 2 Tagen verstorben ist. Und deshalb passt er perfekt in Ihr Beuteschema. Und offenbar auch in Ihres. Genau, Maloney. Er ist ermordet worden. Woher kennen Sie den Mann? Er testete ein Pulver gegen das Hungergefühl. Offenbar hat es gewirkt. Er hat seit 2 Tagen nichts mehr gegessen. Ich suche eine Dose, in der sich das Pulver befindet. Drogen! Wie tief sind Sie gefallen, Maloney? Das Pulver gehört meinem Klienten. Er soll sich bei uns melden. Ich würde mir gerne Grabowskis Wohnung ansehen. Rufen Sie die Verwaltung an, die geben Ihnen einen Termin, sobald die Wohnung geräumt wurde. Sie könnten etwas kooperativer sein. Sie haben hier nichts verloren, Maloney. Wir hingegen stecken mitten in Ermittlungen. Er drehte sich demonstrativ weg. Ich fuhr zurück in mein Büro und schrieb einen kurzen Bericht, da ich meinen Klienten telefonisch nicht erreichen konnte. Ich sandte ihm einige Textnachrichten und genehmigte mir danach einen Feierabend-Whisky. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Schlank und tot, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schlank und tot. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Melonis Klient mixt auf Kräuterbasis ein Pulver, das das Hungergefühl für Stunden unterdrücken soll. Getestet wird das Produkt von zwei Frauen. Herr Talio glaubt, dass eine der Frauen bei ihm eingebrochen ist und eine große Dose des Pulvers entwendet hat, um es weiter zu verkaufen. Meloni sucht die beiden Frauen auf und erfährt, dass auch ein Mann das Pulver testete. Doch Herr Grabowski wurde vor 2 Tagen tot aufgefunden. Ich wartete vor dem Glaspalast auf Frau Trotzki. Als sie mich erkannte, drehte sie sich weg und beschleunigte ihre Schritte. Ich folgte ihr und es entwickelte sich ein Verfolgungsrennen, das ich nur dank des besseren Schuhwerks gewann. Nachdem sich unsere Lungen erholt hatten, setzten wir uns auf eine Parkbank. Ich könnte Sie anzeigen. Belästigung und Stalking. Nur zu. Die Polizei dürfte sich so oder so demnächst bei Ihnen melden. Bei mir? Ja. Aber warum? Das, was ich mit dem Schlankheitspulver gemacht habe, ist nicht strafbar. Sie haben es an Herrn Grabowski weitergegeben. Ja, er wollte abnehmen. Und jetzt ist er tot. Grabowski ist tot? Er ist ermordet worden. Sie machen sich über mich lustig. Ganz und gar nicht. Ich wollte mit Grabowski sprechen, doch ich traf nur die Polizei an. Er soll seit 2 Tagen tot sein. 2 Tage? Ja. Das ist ganz schlecht. Sie waren mit ihm zusammen? Wir machten einen Spaziergang und ich habe ihn bis zu seiner Wohnung begleitet. Wird mich die Polizei verhaften? Nur wenn ein Tatverdacht vorliegt. Ich hatte keinen Grund, ihn zu töten. Sie waren befreundet? Ja, aber nicht mehr. Wir haben früher im gleichen Betrieb gearbeitet. Grabowski war sehr ehrgeizig, aber nicht sehr talentiert. Und er hatte Gewichtsprobleme. Hat das Pulver bei ihm genützt? Ich glaube schon. Ich habe ihn gewarnt, es vorsichtig zu dosieren. Aber er wollte so rasch wie möglich abnehmen. Er jammerte mir am nächsten Tag vor, dass er keine Sekunde schlafen konnte. Und seine Stimme war seltsam. Wie seltsam? Zwischendurch ganz hoch. Wie bei mir, als ich es testete. Man sollte das Teufelszeug verbrennen. Keine schlechte Idee. Aber dieser Talio wird nicht aufgeben. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Ich war 1 Jahr lang arbeitslos und las eine Anzeige, in der Testpersonen für ein Schlankheitsmittel gesucht wurden. Anfänglich war das Pulver gut verträglich, aber das Hungergefühl wurde nicht wirklich unterdrückt. Später bemerkte ich eine Wirkung. Allerdings begannen gleichzeitig auch die Nebenwirkungen. Ist es denkbar, dass Grabowski bei Talio einbrach und zusätzliches Pulver klaute? Wenn es bei ihm wirkte, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Es gibt auch Männer, die zum Schönheitschirurgen gehen. Alles nur aus Eitelkeit. Und für die Karriere. Das ist nichts für mich. Das sieht man. Danke. Aber bevor Sie meine inneren Werte genauer anschauen, sollten wir etwas essen gehen. Ich bin verheiratet. Das kümmert weder die Pizza noch das Steak. Nein, das geht nicht. Ich muss mir überlegen, was ich jetzt tun soll. Sie sollten sich freiwillig bei der Polizei melden. Das macht einen guten Eindruck. Und wie erkläre ich den Kuss? Sie haben Grabowski geküsst. Ganz harmlos. Ein Wangenkuss. Ja, so harmlos auch wieder nicht. Ich verstehe. Sie hatten was mit Grabowski. Ja. Nein. Doch, nicht wirklich. Und mir spielen Sie die treue Gattin vor. Ich bin eine treue Gattin. Meistens. Eigentlich fast immer. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und blickte auf das Display und hielt es mir danach unter die Nase. Ihr Mann erkundigte sich, wann sie nach Hause kommen würde. Sie steckte das Handy weg und verabschiedete sich. Ich fuhr zu meinem Klienten, der fleißig Kräuter mixte. Wer ist Grabowski? Er hat ihr Schlankheitspulver getestet. Das stimmt nicht. Es gibt keine männliche Testperson. Er hat das Pulver von Frau Trotzki erhalten. Sie ist also die Einbrecherin? Sie behauptet nur, ihre eigene Ration weitergegeben zu haben. Diese hinterhältige Person. Sie hat mir falsche Testergebnisse geliefert. Die sind alle wertlos. Sie hat das Pulver nicht vertragen. Das mit den Schlafstörungen kriege ich hin. Aber ich verstehe nicht, weshalb die Einnahme von Kräutern dazu führen kann, dass sich die Tonlage der Stimme verändert. Vielleicht wird das Pulver dir einst bei den Sängerknaben für Umsatz sorgen. Ich muss neue Testpersonen finden. Vielleicht dehne ich die Tests auch auf Männer aus. Sind Sie interessiert? Ich bekämpfe mein Hungergefühl, indem ich an den Kontostand denke. Ich habe Sie bereits bezahlt. Ich könnte weiterhin für Sie tätig sein und herausfinden, wer Grabowski getötet hat. Das interessiert mich nicht. Ich hatte lediglich befürchtet, dass das Pulver in falsche Hände gerät. Vielleicht wurde Grabowski getötet und das Pulver bei ihm entwendet. Es ist noch nicht marktreif. Ich war zu optimistisch. Vielleicht muss ich noch einmal von vorne beginnen. Bei Frau Lüthi scheint es zu wirken. Ja, ihre Testergebnisse waren ermutigend. Allerdings treibt sie Sport und ernährt sich gesund. Frau Trotzki habe ich ausgesucht, weil sie sich von Fertigprodukten ernährt und keinen Sport treibt. Das ist die eigentliche Klientel. Leute, die ungesund leben und trotzdem abnehmen möchten. Ich fuhr am nächsten Morgen ins Polizeipräsidium, weil ich mehr über den Tod von Herrn Grabowski erfahren wollte. Dabei traf ich auf Frau Trotzki, die offenbar gerade eine Aussage gemacht hatte. Ich fasse zusammen. Sie gingen mit Herrn Grabowski spazieren und begleiteten ihn bis zu seiner Wohnung. Vor der Wohnung hatte Herr Grabowski akute Atemprobleme, weshalb Sie ihn umgehend beatmeten. Genau. Stehend. Und in inniger Umarmung. Halten Sie sich daraus, Maloney. Frau Trotzki hat sich bereits über Sie beschwert. Das ist aber gar nicht nett. Sie haben ja ein eindeutiges Angebot gemacht. Eine Pizza ist kein eindeutiges Angebot. Es war doch offensichtlich, dass Sie meine unangenehme Situation ausnutzen wollen. Sie haben mit Grabowski geschlafen, nicht mit mir. Frau Lenin bestreitet das. Trotzki, Helen Trotzki. Genau, das ist doch der mit dem Eispickel. Lenin war der aus dem Film Goodbye Lenin. Haben Sie den gesehen, Maloney? Was ist mit Grabowski? Den Film kenne ich nicht. Der Mann, der ermordet wurde. Am Tatort wurde ein seltsames Pulver gefunden. Der Mann von der Spurensicherung hat seither ein Sprachproblem. Er redet wie eine Comicfigur. Das ist eine Nebenwirkung des Schlankheitspulvers, das ich Grabowski gegeben habe. Der Mann hat das Pulver nicht geschluckt, nur ganz wenig davon inhaliert. Ich gehe jetzt zurück an meinen Arbeitsplatz. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Es tut mir leid, dass Grabowski tot ist. Aber ich habe mit seinem Tod nichts zu tun. Sie unterschrieb ihre Aussage und ging. Der Polizist schaute mich eindringlich an, doch ich blieb stehen. Schließlich tippte er so lange auf der Tastatur, bis auf dem Bildschirm ein Tatortfoto zu sehen war. Üble Sache, Maloney. Grabowski wurde brutal niedergeschlagen und danach mit einem Kissen erstickt. Offenbar hat der Täter Grabowskis Computer entwendet. Weil darauf das Tatmotiv zu finden ist. Das ist gut möglich. Grabowski war nicht sehr beliebt. So viel wissen wir bereits. Weshalb war er unbeliebt? Er hat im Privatleben seiner Arbeitskollegen herumgeschnüffelt. Weil er Karriere machen wollte. Das ist gut möglich, Maloney. Was ist mit dem Pulver? Wie viel wurde davon sichergestellt? Nicht sehr viel. Ist das eine Droge? Nein. Es soll tatsächlich ein Schlankheitspräparat sein. Es befindet sich aber noch in einer sehr frühen Testphase. Grabowski sieht auf dem Foto nicht sehr übergewichtig aus. Vielleicht hat das Pulver bei ihm Wunder bewirkt. Schlank und tot. Das ist nicht das, was er sich gewünscht hat. Wenn er tatsächlich rasch und erfolgreich abgenommen hat, dann dürfte das auch anderen Leuten aufgefallen sein. Sie glauben, er wurde deshalb ermordet, weil er erfolgreich abgenommen hat? Das wäre ein völlig neues Tatmotiv. Damit könnte ich mir eine Einladung am nächsten Kongress für ausgefallene Tatmotive ergattern. Der Kongress ist in Rio, Maloney. Ihr strahlte wie die Sonne am Zuckerhut und ich verabschiedete mich kopfschüttelnd. Auftragslos fuhr ich zurück in mein Büro und überlegte mir, wie ich Herrn Taglio doch noch davon überzeugen könnte, mich erneut anzuheuern. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Schlank und Tod, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schlank und tot, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Herr Talio mixt aus unzähligen Kräutern ein Pulver, das das Hungergefühl unterdrücken und als Schlankheitsmittel für Furore sorgen soll. Doch die ersten Testpersonen beklagen sich über massive Nebenwirkungen. Eine gibt das Pulver weiter an Herrn Grabowski. Bei ihm scheint es zu wirken, doch dann wird er ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Für Herrn Talio ist der Fall damit erledigt, doch Maloney ermittelt weiter. Ich verbrachte den Vormittag mit Telefongesprächen. Die meisten waren nicht sehr ergiebig, aber gut Ding will Weile haben. Es war kurz vor 12, als ich die Adresse von Rahel Grabowski, die Schwester des Toten, ausfindig gemacht hatte. Sie arbeitete in einer Kindertagesstätte. Weshalb interessiert sich ein Privatdetektiv für mich und meinen Bruder? Ihr Bruder ist ermordet worden. Ja, aber dafür ist die Polizei zuständig. Zuständig schon, aber nicht kompetent. Tut mir leid, ich verdiene zu wenig. Ich kann mir keinen Detektiv leisten. Ich ermittle derzeit auf eigene Rechnung. Was versprechen Sie sich davon? Ist es Ihnen egal, wer Ihren Bruder umgebracht hat? Nein, ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht fassen. Ihr Bruder hatte Gewichtsprobleme. Ja, das liegt leider in der Familie. Ich habe mich damit abgefunden. Ihr Bruder hat alles versucht, um abzunehmen. Ja, er hat geglaubt, dass er schneller Karriere machen könnte mit der richtigen Figur. Wahrscheinlich ist es auch so. Die Oberfläche zählt heute mehr als der Inhalt. Er hat ein Kräuterpulver getestet, das das Hungergefühl unterdrücken soll. Er hat mir davon erzählt. Er war ganz begeistert, weil er tatsächlich kaum noch Hunger hatte. Dafür litt er aber an Schlafstörungen. Hat er Ihnen erzählt, dass er sich mehr von dem Pulver besorgen wollte? Wie kommen Sie darauf? Hat er oder hat er nicht? Er fragte mich, ob ich jemanden kenne, der dringend Geld benötigte. Haben Sie ihm jemanden empfohlen? Das bleibt jetzt aber unter uns, Claro. Claro, ich benötige den Namen und eine Adresse. Knut steckt schon genug in Schwierigkeiten. Ist Knut Ihr Freund? Nein, aber sein Sohn ist hier. Er kann sich die Tagesstätte eigentlich nicht mehr leisten. Da haben Sie ihn an Ihren Bruder vermittelt. Mein Bruder verdiente sehr gut. Wie viel hat er für den Einbruch bezahlt? Das war doch kein richtiger Einbruch. Er wollte doch nur ein wenig mehr von dem Pulver. Ich möchte mit diesem Knut reden. Der hat gerade ein Vorstellungsgespräch. In einer Stunde sollte er hier sein. Soll ich Kaffee machen? Ich nickte und danach wartete ich in einem kleinen Raum, während nebenan die Kinder tobten. Es verging mehr als eine Stunde. Zuerst weigerte sich Knut, mit mir zu reden. Schließlich gab er nach und wir gingen nach draußen und setzten uns auf eine Mauer. Ich fühle mich seit Tagen elend. Komme mir vor wie ein Schwerverbrecher, der jederzeit gestellt werden könnte. Sie sind für Grabowski bei Herrn Talio eingebrochen. Er bot mir 4.000 Franken, das ist eine Menge Kohle. Und es hörte sich so einfach an. Es war auch einfach, aber jetzt ist nichts mehr einfach. Wie viel von dem Pulver haben Sie entwendet? Eine Dose. Mehr war da nicht. Sie schauen weg und reiben sich nervös die Hände. Ich war schon immer der nervöse Typ. Sie lügen. Da war noch etwas anderes. Pillen. Amphetamine. Die haben Sie auch mitgenommen. Die Versuchung war einfach zu groß. Haben Sie die Pillen Grabowski angeboten? Nein, der war nur auf das Pulver scharf. Die Pillen habe ich anderswo vertickt. Das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Er ging zurück in die Kindertagesstätte. Durch das Fenster sah ich, wie sich Knut und Rahel Grabowski innig umarmten. Den Kopf voller neuer Erkenntnisse besuchte ich das Polizeipräsidium. Dort traf ich nicht nur auf einen müden Beamten, sondern auch auf Herrn Talio. Na Maloney, sind Sie Ihrem ehemaligen Klienten gefolgt? Er hat uns alles gebeichtet. Das bezweifle ich. Es ist eine Bürgerpflicht, mit der Polizei zu kooperieren. Er hat uns etwas von dem Schlankheitspulver mitgebracht. Es ist das gleiche Pulver, das wir in Grabowskis Wohnung sichergestellt haben. Herr Talio behauptet, dass er nie in Grabowskis Wohnung war. Ich hatte keine Ahnung, dass Frau Trotzki mich hintergangen hat. Das Pulver war nur für sie bestimmt und nur zu Testzwecken. Und die anderen Pillen? Was für andere Pillen? Die zusammen mit dem Pulver bei Ihnen entwendet wurden? Ja, es gibt keine Pillen. Moment! Was wissen Sie, Maloney? Was wir nicht wissen, aber wissen sollten. So ziemlich alles, was man sich denken kann. Mir ging es immer nur um das Schlankheitspulver. Alles andere ist mir egal. Herr Taglio kommt als Täter nicht in Frage, Maloney. Wir haben eine Leiche Kreide und Knetmasse gefunden. Der Täter ist entweder ein Kind oder er arbeitet mit Kindern. Grabowskis Schwester arbeitet in einer Kindertagesstätte. Das haben wir überprüft. Die Schwester hat ein Alibi. Heißt das Alibi Knut? Was für ein Knut? So hieß doch dieser Eisbär. Die können... Die können nach Hause gehen, Herr Tanulio. Was ist mit meiner Stimme? Das sind die Nebenwirkungen des Pulvers. Der Polizist hustete und räusperte sich, während Taglio beruhigend auf ihn einsprach. Ich fuhr zurück in mein Büro und staunte nicht schlecht, als ich sah, dass ich bereits von Rachel, Grabowski und Knut erwartet wurde. Ich bot beiden ein Glas Whisky an. Wir tranken und danach erfuhr ich alles, was ich erfahren wollte. Er hat es mir schon gestern gestanden. Er ist kein guter Lügner. Das ist mir auch aufgefallen. Es war ein Unfall. Ich wollte das nicht. Mein Bruder hat schon immer gerne mit Geld geprahlt. Er hat immer ein Bündel Banknoten bei sich zu Hause gehabt. Als er Knut auszahlte, sah er, dass er weit mehr als die 4.000 in der Wohnung hatte. Die Versuchung war einfach zu groß. Sein Handy klingelte und er ging kurz raus in den Flur. Da habe ich zugegriffen. Er hat es im Spiegel gesehen und mich danach zur Rede gestellt. Er würgte mich und ich wehrte mich und plötzlich war er tot. Knut ist kein schlechter Mensch. Aber ein schlechter Lügner. Das ist die Wahrheit. Es tut mir unendlich leid, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ich habe einen Sohn. Und eine Freundin. Mein Bruder war oft aufbrausend. Knut hat sich nur gewehrt. Die Polizei wird anhand der Tatortsituation und den Verletzungen ziemlich genau rekonstruieren können, was tatsächlich geschah. Bleiben Sie, wo Sie sind. Knut, was soll das? Lass das Messer fallen. Ich lasse mir mein Leben nicht kaputt machen. Das hat doch alles keinen Sinn. Geben Sie auf. Du hast nichts zu befürchten, Knut, wenn es so war, wie du es mir erzählt hast. Es war aber nicht so. Halten Sie den Mund. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen, mich mit Ihnen zu treffen. Sie sind wie alle anderen. Sie wollen mir einen Strick drehen. Aber Knut, was ist bloß los? Ich habe dir vertraut. Ich wollte doch nur, dass du etwas Geld verdienst. Du hast doch keine Ahnung. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich hau jetzt ab. Und was ist mit Stefan, deinem Sohn? Nehm ich mit. Das geht doch nicht. Das darfst du nicht machen. Aus dem Weg. Sonst passiert etwas. Spinnst du? Das war ganz schön riskant, aber wirkungsvoll. Ich lasse mich nicht gerne belügen. Und jetzt rufe ich die Polizei. Gib mir nur eine Stunde Vorsprung. Rahe, das ist doch nicht zu viel verlangt. Sie schüttelte den Kopf und er resignierte. Ich hielt ihn fest, bis die Polizei kam. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Schlank und Tot, dritter und letzter Teil.